schreit er wieder an der schwarzen Mauer vor der Kokerei Pfefferminz. Diesmal sind es 7 junge Mädchen auf Patrouillenritt zum Märchenprinz. Hören Sie im Bauch schon die Trompeten, eine, die sich in die Bügel stellt. Helle Rufe und dann stürmt das Fähnlein, galoppieren in das Roggenfeld. Schüsse fallen nicht, es wehen Tücher überm gelben Roggen an Schacht 2. In der stillgelegten Zeche traben 7 junge Mädchen rasch vorbei. Dreizehn waren sie und waren Ulanen an der schwarzen Mauer halt davor. Und dann schmetterte eine Trompete zur Attacke auf das Zechentor. Und dahinter standen 100 Kumpel ohne Waffen, ihre Frauen mit, sangen lauter, um sich Mut zu machen, wie das Fähnlein in den Roggen ritt. Säbel blitzen überm gelben Roggen, doch Ulanen schlagen erst mal flach. Später fielen erst die scharfen Schüsse und 2 Kumpel waren tot danach. Ich sah dann auch an der schwarzen Mauer die 3 Reiter, einer noch ein Kind. Einarmig der erste und dem letzten flatterte der Kopf ab an dem Wind. Nein, man hörte kein Trompetenschmettern beim Galopp hinein ins Roggenfeld. 2 Granaten feuerte der Panzer, gut getarnt ans Zechentor gestellt. Erdfontänen überm gelben Roggen und der grässlich helle Pferdeschrei. Einer galoppierte aber weiter ohne Kopf und kam noch die Schacht 2. Nein, das Vergangene ist nicht tot. Es ist nicht einmal vergangen. Reiter wieder an der schwarzen Mauer vor der Kokerei im Pfefferminz. Diesmal sind es 7 junge Mädchen auf Patrouillenritt zum Märchenprinz. Thank you.